Erst nachdem Ehud gestorben war, taten die Israeliten wieder, was dem Herrn missfiel. Zweiter deshalb gab der Herr sie in die Hand von Jabin, dem König von Kanaan, der in Hazor regierte. Sein Heerführer war Sisera, der in Haroset-Hagoyim wohnte. Dritter die Israeliten riefen den Herrn um Hilfe an, weil Jabin 900 eiserne Streitwagen besaß und sie 20 Jahre lang sehr stark unterdrückte. Vierter zu dieser Zeit richtete Deborah, eine Prophetin und die Frau des Lapidot, Israel. Fünfter sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim, und die Israeliten kamen zu ihr, um sich recht sprechen zu lassen. Sechste Deborah schickte Boten und ließ Barak, den Sohn Abinums, aus Kedesch in Naphtali rufen. Sie sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels, befiehlt dir, geh zum Berg Tabor und nimm 10.000 Männer von den Stämmen Naphtali und Sebulon mit dir. Siebter, dann werde ich Sisera, Jabins Heerführer, mit seinen Streitwagen und seinem Heer zum Bach Kishon führen und ihn in deine Hand geben. Achter Barak antwortete ihr, wenn du mit mir gehst, gehe ich, aber wenn du nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Neunter sie erwiderte, ich werde tatsächlich mit dir gehen, aber der Ruhm für diesen Weg wird nicht dir gehören, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Danach machte sich Deborah auf den Weg und ging mit Barak nach Kedesch. Zehnter danach rief Barak die Stämme Sebulon und Naphtali nach Kedesch zusammen, und 10.000 Männer folgten ihm dorthin, auch Deborah ging mit ihm hinauf. Elfter Heber, der Keniter, hatte sich von den anderen Kenitern getrennt, die von Hobab, dem Schwiegervater des Mose, abstammten, und hatte seine Zelte bei der Eiche von Zanaim aufgeschlagen, die in der Nähe von Kedesch liegt. Zwölfter als Sisera gemeldet wurde, dass Barak, der Sohn Abinums, auf den Berg Tabor gezogen war, 13. rief Sisera alle seine 900 eisernen Streitwagen und sein ganzes Heer von Haroset-Hagoyim zum Bach Kishon zusammen. 14. da sagte Deborah zu Barak, steh auf. Denn heute hat der Herr Sisera in deine Hand gegeben. Der Herr ist vor dir hergezogen. Daraufhin stieg Barak vom Berg Tabor herab und 10.000 Männer folgten ihm. 15. der Herr brachte Sisera, alle seine Streitwagen und sein ganzes Heer vor Barak in Verwirrung, so dass sie flohen. Sisera stieg von seinem Wagen und floh zu Fuß. 16. Barak verfolgte die Streitwagen und das Heer bis nach Haroset-Hagoyim, und Siseras ganzes Heer wurde mit dem Schwert getötet, so dass niemand übrig blieb. 17. Sisera aber war zu Fuß zum Zelt von Jeel, der Frau des Keniters Heber, geflohen, denn zwischen Jabin, dem König von Hazor, und der Familie des Keniters Heber herrschte Frieden. 18. Jeel trat Sisera entgegen und sagte zu ihm, komm herein, mein Herr, komm zu mir herein. Du brauchst keine Angst zu haben. Da ging er in ihr Zelt, und sie deckte ihn mit einer Decke zu. 19. Er bat sie, gib mir bitte etwas Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie einen Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken, danach deckte sie ihn wieder zu. 20. Danach bat er sie, stell dich an den Zelteingang, und wenn jemand kommt und dich fragt, ist jemand hier, dann sag, nein. 21. Jeel, die Frau Hebers, nahm einen Zeltpflock und einen Hammer, schlich sich zu Sisera, der fest eingeschlafen war, und schlug ihm den Pflock durch die Schläfe in die Erde. So starb er. 22. Gerade als Barak Sisera verfolgte, kam Jeel ihm entgegen und rief, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Als er in ihr Zelt kam, sah er Sisera tot am Boden liegen, mit dem Pflock in seiner Schläfe. 23. An diesem Tag demütigte Gott Jabin, den König von Kanaan, vor den Israeliten. 24. Die Israeliten wurden immer stärker gegen Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn schließlich vernichtet hatten.